Exporte knickten ein, die Inlandsnachfrage ging zurück, denn importierte Produkte waren plötzlich billiger und für Schweizer Endverbraucher rechnete sich mehr denn je eine Fahrt auf die andere Seite der Grenze, etwa nach Deutschland, Frankreich oder Italien. Nach der Aufhebung des Mindestkurses zum Euro Mitte Januar erlebte die Schweizer Wirtschaft einen regelrechten Frankenschock. In der Folge lag die Produktion im ersten Halbjahr deutlich niedriger als im gleichen Zeitraum letzten Jahres. Maschinen und Geräte waren nur zu gut 80% ausgelastet. Doch der Abwärtstrend scheint gestoppt, sagt der Konjunkturforscher Klaus Aberger von der Technischen Hochschule ETH in Zürich. Jetzt sehen wir doch im Sommer, dass so die erste Schockwelle langsam vorüber ist, dass die Unternehmen sich stabilisieren. Dieses Bild ergibt sich nach einer Befragung von 4.500 Firmen aller Branchen. Das ist mehr als die Hälfte der Schweizer Unternehmen. So diese Stabilisierung sieht man eigentlich überall, in allen Bereichen. Im Gastgewerbe hat sicherlich auch das schöne Sommerwetter geholfen, das sieht man doch deutlich. Aber insgesamt sieht man diese Stabilisierung und ja, wenn man so ein erstes Fazit sieht, wen hat es am heftigsten getroffen, dann ist es sicherlich der Handel insgesamt, aber eben auch weite Teile der Industrie. Die Europäische Union, insbesondere Deutschland, ist der wichtigste Handelspartner für die Schweiz. Um trotz des starken Frankens auf diesem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, haben vor allem exportorientierte Firmen die Preise für Waren und Dienstleistungen angepasst, erläutert Konjunkturforscher Klaus Aberger. Nun, was man sieht, ist, dass die Unternehmen doch sehr stark mit ihrer Marge reagiert haben auf den Schock. Das heißt, sie haben Preise gesenkt, haben dafür eben Gewinnreduzierungen hinnehmen müssen. Vor diesem Hintergrund geht der Züricher Konjunkturforscher davon aus, dass die Schweizer Unternehmen, um ihre Gewinne wieder anzukurbeln, nun verstärkt ihre Kosten optimieren werden. Neben Verhandlungen über Löhne und längere Arbeitszeiten erwartet Klaus Aberger in den nächsten Monaten eine Diskussion über Beschäftigung, sprich Stellenabbau. Für das Gesamtjahr rechnen die Züricher Konjunkturforscher trotz Frankenschock mit einem, wenn auch nur leichten, Wachstum. Wir haben ja unsere Prognose, die immer noch gültig ist für dieses Jahr, plus 0,4 beim Bruttoinlandsprodukt. Da halten wir momentan auch noch fest dran. Und das Bild, das wir haben, ist schon so, dass wir eigentlich denken, dass jetzt im Sommer so eben die Talsohle erreicht ist und dass es jetzt so leicht bergauf geht. Dieses Wachstum wird aber kein Rückprall zur Lage vor dem Frankenschock, dämpft Konjunkturforscher Aberger überzogene Erwartungen. Mühsam werde es vor allen Dingen für die Industrie, den Einzelhandel und die Gastronomie, während sich die Lage für das Baugewerbe und den Finanzsektor bereits aufgehellt habe.